Will ich des Kreuzes Streiter sein und Christus folgen nach und nicht für Jesus stehen ein, nicht tragen seine Schmach. Der Weg ist rot von Zeugenblut, sollt ich auf Rosen gehen, wo andere einst durchkreuzt die Flut, soll ich am Ufer stehen. Gibt's keinen Feind, der mir sich stellt, kein Werk für meine Hand, trägt mich vielleicht die falsche Welt sanft ins gelobte Land. Nein, streiten muss, wer siegen will, drum Heiland gib mir Kraft, zu kämpfen recht, zu leiden still, in treuer Ritterschaft.